Ja, also vielen Dank für die charmante Einladung und vor allem für die Gelegenheit, in diesem sehr schönen Ort mal was erzählen zu dürfen. Ich bin ganz überrascht, weil ich ja so aus der ernsthaften Universität komme und dann man normalerweise in irgendwelchen Räumen steht, wo Neonlicht kräftig herunterstrahlt und man ernsthaft nicht rauchendes Publikum vor sich hat und so. Ne? Aber es ist auch mal schön, wieder so zurückzukommen. Zwei Begrenzungen, oder eine Begrenzung hat der Raum natürlich, ich hätte gern vielleicht ein paar Bilder gezeigt von dem Protagonisten des Vortrags, Josef Wulff. Das ging nicht, wurde mir mitgeteilt, deswegen habe ich mein Buch nicht als sozusagen zu Werbezwecken, das ist zu teuer, mitgebracht, aber damit Sie hier bei den gelben Zetteln sich informieren können, wie der Mensch aussah, über den ich reden werde. Ich gebe es einfach durch und können sich da ein bisschen verweilen dran. Das nächste wäre, dass ich gerne ein Tondokument noch abspielen würde. Das machen wir aber im Anschluss an den Vortrag, damit Sie auch die Stimme hören. Denn es handelt sich ja um sozusagen biografischen Vortrag. Also, aber wir steigen anders ein, nämlich mit der Erinnerungskultur der Bundesrepublik. Wie wir wissen, ist die Erinnerungskultur der Bundesrepublik das Bild, das die Deutschen sich von ihrer eigenen Geschichte machen. Das ist ganz wesentlich immer noch das Bild der kurzen, aber doch einschneidenden 12 Jahre des Nationalsozialismus. Dieses Bild ist, wie wir alle wissen, eines der permanent verhandelten Identitätsthemen, wenn man das so nennen will, dieses Landes. Diese Verhandlung passiert an unzähligen Gedenktagen und in zahllosen Feierstunden, in Reden von Bundespräsidenten und Bürgermeistern. Im Fernsehen sind allenthalben Dokumentationen, Dokudramen und fiktionale filmische Bearbeitungen von Ereignissen der NS-Zeit zu sehen. Im vergangenen Jahr kommandierte uns die FAZ in pädagogischer Absicht vor die Bildschirme, um mit Nico Hoffmanns Vierteiler unsere Väter, unsere Mütter, eine angeblich mustergültige Aufarbeitung unserer Geschichte anzuschauen. Ein Film, der für die Botschaft, die er vermittelte, von anderer Seite wiederum massiv kritisiert worden ist. Öffentlich ausgetragen, historische Kontroversen begleiten uns seit Jahrzehnten. Ich erinnere an den sogenannten Historikerstreit der 80er Jahre über die Frage der Einzigartigkeit und des kausalen Nexus des Holocaust, an die Goldhagen-Debatte der 90er Jahre, in der es darum ging, ob die Ausrottung der Juden gewissermaßen ein nationales Projekt war, das von der gesamten deutschen Bevölkerung getragen wurde, oder an die Wehrmachtsausstellung über die Verwicklung der Militärführung wie auch der einfachen Soldaten in den Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion. Eine erhebliches Aufsehen erregende Debatte entzündete sich vor etwas mehr als 3 Jahren, als ich mich mit meiner Studie über Josef Wulff beschäftigte, an einem Buch über die Beteiligung der deutschen bürgerlich-adligen Eliten an den Verbrechen des Hitlerreiches. Am 24. Oktober 2010 machte die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung mit der Schlagzeile auf Reisezweck Liquidation von Juden und lichtete darunter einen Auszug aus einem Reiseantrag von Franz Rademacher ab, dem Leiter der Abteilung Judenpolitik im Auswärtigen Amt des Dritten Reiches. Zu lesen war auf diesem Dokument in der Rubrik Art oder Gegenstand der Dienstgeschäfte, ich zitiere, Liquidation von Juden in Belgrad und Besprechungen mit ungarischen Emissären in Budapest. Die Frankfurter Allgemeine wies damit auf die Publikation einer großen historischen Studie zum Auswärtigen Amt im Dritten Reich hin, die sodann wochenlang in allen bedeutenden Presseorganen, in allen Massenmedien, Radio, Fernsehen, Internet Wellen schlug. Die Studie selbst mit dem Titel Das Amt und die Vergangenheit ist durchaus nicht uninteressant, besonders in den Teilen, die die Vergangenheitspolitik des Auswärtigen Amtes in eigener Sache beleuchten. Sie zeigt, wie man dort in den 50er Jahren und in der Folgezeit versucht hat, sich den Anstrich des Unpolitischen, der altpreußischen Pflichterfüllung, auch der Resistenz gegenüber dem nationalsozialistischen Ungeist und so weiter zu geben. Noch interessanter als der Inhalt dieses Buches war die Begleitmusik, mit der die Publikation orchestriert worden ist. Damit meine ich die Anmutung des Sensationellen und Unerhörten, die in den Pressemeldungen, aber auch in den Bemerkungen der beteiligten Stellen durchschien. Der damalige Bundesaußenminister Westerwelle hat sich entsprechend geäußert, ebenso sein Amtsvorgänger und Nachfolger Steinmeier, aber auch die 4 namhaften Herausgeber des Buches, Eckhard Konze, Norbert Frei, Peter Hayes, Moshe Zimmermann und verschiedene Rezensenten. Deutlich wurde dieser Gestus auch in dem Zwiegespräch zwischen dem FAZ-Herausgeber Schirmacher und dem früheren Außenamtschef Joschka Fischer, der die 2010 erschienene Studie 5 Jahre zuvor in Auftrag gegeben hat. Ich zitiere aus diesem Gespräch zweier gewöhnlich gut informierter, historisch auch gut informierter Zeitgenossen. Schirmacher und Sie, also die Angehörigen des Auswärtigen Amtes, haben nach dem Kriegsausbruch 1939 verzweifelt nach einer neuen Aufgabe gesucht. Fischer: Und diese Aufgabe war dann eben zu weiten Teilen die Judenvernichtung. Schirmacher: Mir war das überhaupt nicht klar. Fischer: Mir auch nicht. Ich dachte, es seien Mitwisser, Mitläufer gewesen, aber nicht selbst Akteure. Bemerkenswert ist das unter anderem deshalb, weil die Fakten, die in dem Buch dargelegt wurden, im Großen und Ganzen nicht neu waren. Denn wer irgendwann seit 1956, dem Erscheinungsdatum des Dokumentenbandes Das Dritte Reich und seine Diener von Leon Poljakow und Josef Wulff, dort hineingeschaut hatte, dem hätte genau das klar sein können, dass im Auswärtigen Amt höchst aktive Völkermordkomplizen saßen, dass man sich beispielsweise auf dem Balkan eifrig bemüht hatte, Verbündete und abhängige Regierungen zur Teilnahme an der Endlösung der Judenfrage zu bewegen. Der Name des vorhin erwähnten Judenreferenten Franz Rademacher erscheint in mehreren der dort abgedruckten Dokumente. Poljakow und Wulff charakterisierten ihn als begeisterten Vorkämpfer im Krieg gegen die Juden. Und auch der Staatssekretär Ernst von Weizsäcker, der Vater des späteren Bundespräsidenten, über den im Herbst 2010 abermals intensiv diskutiert wurde, weil er unter anderem die Ausbürgerung von Thomas Mann betrieben hat, taucht in Wulffs frühem Buch immer wieder auf. Nicht als treibende Kraft des Judenmords, aber auch nicht als jemand, der als Bedenkenträger aufgefallen wäre. Wenn also heutzutage derlei Dokumente in der Öffentlichkeit Sensation machen und die deutsche Verbrechensgeschichte in Erinnerung rufen, sei darauf hingewiesen, dass die Reaktion in den 50er Jahren eine gänzlich andere war. Josef Wulffs Publikationen wurden durchaus gekauft und gelesen. Sie wurden auch in der Presse besprochen und zwar meistens recht günstig. Etwa mit dem Tenor, es sei wichtig und anerkennenswert, dass jemand Dokumente aus dieser dunklen Zeit zugänglich mache. Doch als Beweis für den verbrecherischen Charakter ganzer Gruppen und Institutionen der deutschen Gesellschaft hat man Wulffs Bücher damals in der Bundesrepublik nicht gelten lassen. Gerade die professionellen bundesdeutschen Historiker stellten die Beweiskraft von Wulffs Dokumenten mittels differenzierter methodischer Überlegungen in Frage. Die Diskussion von 2010, 2011 zeigte jedenfalls, dass Wulffs Arbeiten keine, wie man heute sagt, nachhaltige Wirkung auf das deutsche Geschichtsbewusstsein und Geschichtsbild ausübten. Überhaupt ist, wie ich immer wieder feststelle, wenn ich über den Gegenstand meines Buches Auskunft gebe, die Biografie des historischen Publizisten, des NS- und Holocaust-Forschers Josef Wulff, der von mir genannte Name nicht sehr geläufig. Josef Wulff, nie gehört. Der Name ruft in der Regel keine Assoziationen hervor. Meist können nur Historiker, die sich mit einem eng begrenzten Feld der bundesdeutschen Zeitgeschichte befassen, damit etwas anfangen. Ich weiß nicht, wie es hier um entsprechende Vorkenntnisse bestellt ist, aber zuletzt wurde mir dieser Befund nach der Veröffentlichung dieses Buches bestätigt. In fast allen Rezensionen ist von dem unbekannt oder nahezu unbekannt oder längst vergessenen NS-Historiker Wulff die Rede. Und vor etwa 10 Jahren war der Kreis der Informierten noch wesentlich kleiner. Erst die 2003 erschienene, viel diskutierte Studie von Nicolas Berg mit dem Titel »Der Holocaust und die westdeutschen Historiker« hat die Figur Wulff der Vergessenheit entrissen. Berg hat den 1974 verstorbenen Josef Wulff wiederentdeckt und nicht nur das, er hat in ihm eine historiografische Position identifiziert, die in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg marginal war, in der jüngeren Zeit aber mehr und mehr ins Zentrum des Nachdenkens über den Nationalsozialismus rückt. Berg zeigte, dass der Unbekannte, auf sich allein gestellte, ohne institutionelle Bindung und finanzielle Sicherheit arbeitende, autodidaktische Historiker Wulff im bundesdeutschen Kontext der erste war, der den Mord an den Juden eigenständig thematisierte und in ihm das zentrale Ereignis der NS-Geschichte identifizierte. Anders als die etablierte bundesdeutsche Geschichtswissenschaft war Wulff auch nicht bereit, die in der frühen Bundesrepublik gängigen historischen Mythen unbefragt zu akzeptieren, etwa den Mythos, lediglich Hitler und seine engsten Satrapen sowie die verschworenen Weltanschauungstruppen des NS-Reichs, SS, Gestapo und so weiter, seien für die Großverbrechen zwischen 39 und 45 verantwortlich gewesen, oder eben den Mythos vom Auswärtigen Amt als einem Hort des konservativen Widerstands. Anders als die deutschen akademischen Historiker, so konnte Nicolas Berg zeigen, hat Wulff früh den Finger in die Wunden des deutschen nationalen Narzissmus gelegt und die breit gefächerte Komplizenschaft der Eliten bei der Verfolgung und Ermordung der Juden thematisiert. Nun sind wir mitten in einem Gegenstand, von dem ich soeben behauptet habe, dass er den meisten Zeitgenossen völlig unbekannt ist, und daher gebe ich jetzt einen kurzen Überblick über Wulffs Biografie, seine wichtigsten Lebensdaten und bevor ich dann einige ausgewählte Aspekte seines Werks beleuchten möchte. Josef Wulff wurde im Dezember 1912 in Chemnitz geboren und wuchs in seinen ersten Lebensjahren dort auf. Doch er war ungeachtet dieses Geburtsorts und seines deutsch klingenden Namens kein deutscher Jude, wurde niemals ein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, wie die geläufige Formel in der Zeit der Weimarer Republik gelautet hatte. Seine Eltern stammten vielmehr aus Kleinstädten im habsburgischen Westgalizien. Sein Vater hatte in Krakau ein florierendes Handelsunternehmen aufgebaut und nach einigen Jahren in Deutschland, in Chemnitz, kehrten die Wulffs wieder nach Polen zurück. Josef Wulff erhielt eine religiöse wie auch eine weltliche Schulbildung, hat danach die Yeshiva, die Talmud-Hochschule von Mir im heutigen Weißrussland absolviert. Mitte der 30er Jahre hat er geheiratet und wurde bald darauf Vater eines Sohnes. Eine öffentliche, weltliche Hochschule hat Wulff, nach allem, was man wissen kann, nicht besucht. Er hat sich später im Rückblick auf seine Jugend als verwöhnten Schöngeist bezeichnet, dem vom vermögenden Vater ermöglicht wurde, seinen Interessen zu folgen, ohne einen Brotberuf erlernen zu müssen. Und seine Interessen waren vor allem literarischer Natur. Er knüpfte Kontakte zu bekannten jüdischen und jiddischen Schriftstellern wie dem Krakauer Mordechai Gebirtig, der später von den Deutschen ermordet wurde, oder Abraham Sutzkever aus Vilna, der später in Israel lebte, mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft verband. Wulff selbst versuchte sich ebenfalls als Literat, vor allem aber als Literaturkritiker, und kurz nach dem Einmarsch der Deutschen im September 1939 erschien sein erstes Buch, geschrieben in jiddischer Sprache, eine Sammlung von Literaturkritiken. Nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht und der raschen Zerschlagung des polnischen Staates erlitt die Familie Wulff das Schicksal, das allen polnischen Juden zuteil wurde: Diskriminierung, Enteignung, Ghettoisierung. Josef Wulff, seine Frau und sein Sohn lebten zeitweise im Krakauer Ghetto, vor allem aber im Ghetto der Kleinstadt Bochnia, etwa 40 Kilometer entfernt von Krakau. Wulff schloss sich einer zionistischen Jugendgruppe namens Akiba an, die Widerstandsaktionen plante und vereinzelt auch durchführte, etwa im Dezember 1942 einen Sprengstoffanschlag auf das Café Zigeunerie in Krakau, bei dem mehrere deutsche Soldaten starben. Wulff selbst war an solchen Partisanenaktionen nicht beteiligt. Seine Aufgabe bestand im Wesentlichen darin, Kurierdienste zu leisten und mögliche Verstecke ausfindig zu machen. Im Januar 1943 wurde er zusammen mit etwa einem Dutzend Gefährten verhaftet und dann einen Monat lang im Krakauer Gestapo-Gefängnis unter Folter verhört, danach nach Auschwitz verbracht, genauer in das IG Farben-Zwangsarbeitslager Auschwitz III, Monowitz, wo er fast 2 Jahre lang blieb. Im Januar 1945 wurden die Häftlinge vor der anrückenden Sowjetarmee auf einen Todesmarsch geschickt. Wulff gelang zusammen mit einem Freund die Flucht. In Krakau traf er seine Frau und seinen Sohn wieder, die in einem Versteck bei einem polnischen Bauern in einem Erdloch unter dem Stall überlebt hatten. Seine übrige Familie, seine Eltern, sein Bruder, seine Schwägerin und seine Nichte waren ermordet worden. Wulff hat sich unmittelbar nach der Befreiung vorgenommen, sein Leben der Bewahrung der Erinnerung an den Völkermord zu widmen. Er schloss sich daher sofort der entstehenden jüdischen historischen Kommission von Krakau und damit der frühen jüdischen Geschichtsbewegung an, deren kurzzeitige Existenz bald und auf Jahrzehnte hinaus der Vergessenheit anheimfiel. Wulff gehörte in dieser Bewegung zu den führenden Leuten. Gemeinsam mit verschiedenen Kollegen gab er ca. 30 Bücher, vorwiegend Dokumenteneditionen zur Ermordung der polnischen Juden, heraus. 1946 wurde er in das Leitungsgremium der zentralen jüdischen historischen Kommission Polens gewählt, aus der sich im folgenden Jahr das noch heute bestehende jüdische historische Institut Warschau entwickelte. Bald aber verließ Wolff wegen der zunehmenden Einengung der politischen und publizistischen Freiheiten durch die Kommunisten zusammen mit seiner Frau und seinem Sohn das Land. Er reiste erst nach Schweden und zog dann nach Paris um. 1952 ging er nach West-Berlin, wo er bis zu seinem Lebensende blieb. Dass ein polnischer Jude und ehemaliger Auschwitz-Häftling so bald nach Kriegsende aus freien Stücken nach Deutschland zog, ist ein sehr außergewöhnlicher Fall. Die meisten der nicht sehr zahlreichen Juden, die nach 1945 in der Bundesrepublik lebten, waren jüdische Deutsche, die wenigstens bis tief in die 30er Jahre hinein in Deutschland gelebt hatten, oder aber osteuropäische Juden, die es 1945 oder kurz danach in eins der sogenannten DP-Camps verschlagen hatte, also Lager für Displaced Persons, die nicht zurück konnten oder wollten und deren Immigrationspläne sich aus verschiedenen persönlichen Gründen nicht verwirklicht hatten. Dass jemand Anfang der 50er Jahre bewusst nach Deutschland kam und dann blieb, ist höchst ungewöhnlich und hat in Wolffs Fall vor allem damit zu tun, dass sein Vater in Berlin einst Häuser besessen hatte, die Wolff nun zurückforderte. Seine Umsiedlung war also zunächst einem Zufall geschuldet. Seit Mitte der 50er Jahre hat Wolff aus diesem Zufall aber eine Art Mission abgeleitet und fing an, in West-Berlin Bücher über Nationalsozialismus und Holocaust zu veröffentlichen, vor allem Dokumentationsbände, in denen weitgehend unkommentiert historische Quellen abgedruckt wurden. Sein erstes Werk, Das Dritte Reich und die Juden, das er zusammen mit seinem Pariser Freund Leon Poljakow herausgab, war zugleich das erste in Deutschland erschienene Buch, das sich mit dem Holocaust befasste, das den Holocaust ins Zentrum stellte. Ebenso wichtig war der eingangs erwähnte zweite Band, Das Dritte Reich und seine Diener, in dem der weithin tabuisierte Beitrag der Wehrmacht und der deutschen Diplomaten am Völkermord zur Sprache kam. Im dritten Buch, Das Dritte Reich und seine Denker, thematisierten Poljakow und Wolff die ideologische Unterstützung des Nationalsozialismus durch den Großteil der deutschen Akademiker, Universitätsprofessoren, Intellektuellen. In den folgenden Jahren war Wolff unermüdlich als aufklärender Publizist tätig. Er veröffentlichte unter anderem Biografien über Heinrich Himmler und Martin Bormann, eine Geschichte der SS, die allerdings nur auf Französisch erschien, Dokumentensammlungen zum Warschauer und zum Lodzer Ghetto, eine Anthologie jiddischer Gedichte aus den Jahren der Vernichtung und 5 dickleibige Dokumentationsbände zu Kunst und Kultur im Dritten Reich. Mitte der 60er Jahre nahm er sich ein ganz anders geartetes Großprojekt vor. Er startete eine Initiative, um aus der Berliner Villa, in der am 20. Januar 1942 die berüchtigte Wannsee-Konferenz stattgefunden hatte, zu einem internationalen Dokumentationszentrum zur Erforschung des Nationalsozialismus und seiner Folgeerscheinungen zu machen. Es gelang ihm, einen großen Kreis prominenter Unterstützer um sich zu scharen, darunter Karl Jaspers, Golo Mann, Rolf Hochroth, Simon Wiesenthal, Fritz Bauer, Bischof Kurt Scharf und Kardinal Julius Döpfner. Nach anfänglicher Ermutigung durch den Berliner Senat blockierten die politischen Entscheidungsträger der Stadt aber das Vorhaben und 1972 musste Wolff einsehen, dass es keinen Sinn hatte, daran festzuhalten. Erst viele Jahre nach seinem Tod wurde die Wannsee-Villa zur Gedenkstätte. Zu Beginn der 70er Jahre wurde Wolff zunehmend pessimistischer, was die Möglichkeit der historischen Aufklärung anbetraf. Seine Manuskripte wurden nun von Verlagen in der Regel abgelehnt, mit dem Hinweis, dass es kein Publikum mehr gäbe für Bücher über die Wehrmacht im Nationalsozialismus oder Ähnliches. Die sozialliberale Regierung bemühte sich um einen Ausgleich mit den früheren osteuropäischen Kriegsgegnern, der, wie Wolff fand, das jüdische Schicksal ganz in den Hintergrund rückte. Und die progressive studentische Jugend, auf die er anfänglich Hoffnungen gesetzt hatte, wandte sich einem prononcierten Antizionismus und Anti-Israelismus zu, der Wolff schockierte. Als dann seine Frau Jenta, die immer sein wichtigster Halt in der Welt gewesen war, starb, sah Wolff in seiner Verzweiflung keinen Ausweg mehr. Am 10. Oktober 1974 stürzte er sich aus einem Fenster seiner Charlottenburger Wohnung aus dem 4. Obergeschoss zu Tode. Kommen wir, wie angekündigt, zu einigen ausgewählten Aspekten der Biografie, dieser Biografie, die ich Ihnen gerade in groben Zügen geschildert habe. Was Wolff meines Erachtens für die heutige historische Betrachtung immer noch interessant macht, ist sein sehr besonderer Beobachterposten, von dem aus er die deutschen Verhältnisse betrachtet hat. Ein Posten, der von einer mehrfachen Außenseiterstellung charakterisiert ist. Erstens war Wolff ein in Deutschland lebender Nichtdeutscher, ein Ausländer, der bewusst nicht dazugehören wollte. Wulff hat in seinen langen Berliner Jahren nie mit dem Gedanken gespielt, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen, sondern sich für eine Existenz im permanenten Exil und den Status eines Staatenlosen entschieden. Bis zu seinem Tod lebte er mit Ausweispapieren der UN-Flüchtlingsorganisation. Diese staatsbürgerliche Außenseiterstellung war zugleich in Wulffs Augen eine ethnische. Er lebte als Angehöriger des untergegangenen ostjüdischen Volkes in Deutschland. Zwar teilte er dieses Geschick mit jenen Hunderten, die es als Displaced Persons nach dem Krieg dauerhaft hierher verschlagen hatte. Doch Wulff war, soweit ich sehe, neben dem vor einigen Monaten verstorbenen Marcel Reich-Ranicki, der einzige dieser vorwiegend polnischen Juden, der in den 50er und 60er Jahren in der bundesdeutschen Öffentlichkeit präsent gewesen ist. Wulff nahm daher die bundesdeutsche Realität von nahem, aber doch mit einem Blick von außen wahr. Josef Wulff war zweitens ein Außenseiter in der deutschen Nachkriegsgesellschaft, weil er im Krieg ganz andere Erfahrungen gemacht hatte als seine neuen Landsleute. Für ihn war nicht der verlorene Krieg die Katastrophe, sondern die Ermordung seines Volkes und der eigenen Familie. Seine Perspektive war die des zum Tode verurteilten Entronnenen und nicht die des ehemaligen Mitläufers, Komplizen oder Mittäters, der sogenannten Verstrickten oder der angeblich unschuldig Verdächtigen. Und drittens war Wulff ein Außenseiter auf dem Betätigungsfeld, das er sich gesucht hatte. Er betrachtete es als seine Mission, an der historischen Aufklärung der Deutschen mitzuwirken, doch er war ein historiografischer Laie, ein autodidaktischer Historiker ohne die Erfahrung auch nur eines historischen Proseminars. Wulff war nicht Mitglied der historischen Zunft und wählte daher auch Herangehensweisen, die den Usancen dieser Zunft nicht entsprachen. Auch dies macht ihn meines Erachtens für die rückblickende Betrachtung interessant. Deswegen, weil ich selbst Historiker bin und ganz anders an die Dinge herangehe und auch meine Kollegenschaft das ganz anders betrachtet. Der Ausgangspunkt für die Arbeiten an dem Buch bestand also darin, diese sehr eigenwillige Figur genauer zu betrachten und eingehender zu würdigen, als es bisher geschehen war. Denn Wulff konnte aufgrund seines mehrfachen Außenseitertums vieles anders sehen und anders bewerten als die deutschen Historiker. Bereits mein Kollege Nicolas Berg hat 2003 auf die Parallelen zwischen der Kontroverse hingewiesen, die Josef Wulff Anfang der 60er Jahre mit dem bekannten Münchner Zeitgeschichtler Martin Broschat austrug, und jenem weitaus prominenteren Schlagabtausch, den sich der jüdische Historiker Saul Friedländer und Broschat in den 80er Jahren lieferten, letzterer unter dem Schlagwort von der Historisierung des Nationalsozialismus. Beide Male mussten sich die Außenseiter der deutschen Zunft, Wulff respektive Friedländer, vorhalten lassen, sie könnten als ehemalige jüdische Verfolgte eben nicht nüchtern und sachlich auf das historische Geschehen blicken. Folglich könnten sie nicht das Maß an Objektivität aufbringen, über das ein unbeteiligter deutscher Zeithistoriker, so betrachtete sich Martin Broschat, gewissermaßen natürlich verfügte. Ich gehe umgekehrt von der Annahme aus, dass Wulff in mancher Hinsicht einen freieren, weniger eingeschränkten Zugang zur historischen Wirklichkeit hatte als Broschat und seine deutschen Kollegen und dass es an der Zeit ist, Wulffs Perspektive und Forschung einmal umfassend zur Kenntnis zu nehmen. Vor allem die systematische Auswertung des sehr umfangreichen Nachlasses, der in Heidelberg in der Hochschule für jüdische Studien lagert, ermöglicht, dass Wulffs Persönlichkeit in ihrer Gewordenheit mit ihren bislang weitgehend verborgenen kulturellen Prägungen zu analysieren. Um einen meines Erachtens wichtigen Aspekt herauszugreifen, sein jüdisches Selbstverständnis, seine Selbstzuordnung. Wulff bekannte sich immer mit Stolz zu seinem Herkunftsmilieu, dessen prägende Elemente er in zweierlei sah. In der teils orthodox schriftgelehrten, teils chassidischen Religiosität, die ihm vor allem vom Vater vermittelt wurde. Und in der säkularen jiddischen Kultur, der jiddischen Umgangssprache, die vom Großteil der Krakauer Juden gepflegt wurde, und besonders der sogenannten klassischen jiddischen Literatur der großen Schriftsteller des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, Sholem Aleichem, Mondele Moichos Forim und Yitzchak Leib Peretz. Er pflegte auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg Umgang mit bedeutenden jiddischen Dichtern wie Itzik Manger, Abraham Sutzkeber oder Leisa Eichenrand, und seine erste Nachkriegsbuchpublikation war nicht eine historische, sondern eine literaturgeschichtliche Studie, auf Jiddisch geschrieben, über den letzten der jiddischen Klassiker, Peretz. In seinen späteren Lebensjahren grenzte sich Wulff mit Verweis auf diese ostjüdische Herkunft. Er sei ein Jude aus Galizien, sagte er immer wieder, von Tendenzen zur Assimilation ab, die er besonders bei den deutschen Juden als wirksam diagnostizierte. Seine Beziehungen zu den Repräsentanten des deutschen Judentums nach dem Krieg waren daher stets sehr spannungsgeladen. Wulff teilte im Grunde die Meinung der überwiegenden Mehrzahl der Juden in aller Welt, dass Deutschland nach dem Holocaust kein Ort mehr für jüdisches Leben sein konnte. Er selbst spielte zwischenzeitlich mit dem Gedanken der Auswanderung in die USA oder nach Israel, entschied sich dann aber doch anders, betonte aber immer wieder, dass er nur wegen seiner Mission, den Deutschen die deutsche Geschichte nahezubringen, auf seinem Posten bleibe. Ein weiteres Ergebnis meiner Arbeit habe ich bereits eingangs betont. Wulff hat meines Erachtens zahlreiche Erkenntnisse der späteren Geschichtsforschung in seinen Büchern zu einer Zeit vorweggenommen, in den 50er und 60er Jahren, als davon noch kaum jemand etwas hören wollte. In seiner Dokumentensammlung Das Dritte Reich und seine Diener hat Wulff neben den Angehörigen des Auswärtigen Amtes vor allem die Führung der Wehrmacht genauer betrachtet. Er hat dabei nachgewiesen, wie eng Teile davon bei der Ermordung der Juden im Osten Europas mit der NS-Führung kollaborierten, wie sie selbstständig die Initiative bei den Ausrottungsmaßnahmen ergriffen haben. Wulff stand mit derlei Erkenntnissen zunächst recht allein da, denn die öffentliche Wahrnehmung wurde in der Bundesrepublik damals von den zahlreichen schönfärberischen Generalsmemoiren bestimmt, etwa Erich von Mansteins Verlorene Siege. Doch Tatsache ist, dass die nachfolgende akademische historische Forschung bis hin zu der bekannten Wehrmachtsausstellung, die in den 90er Jahren großes öffentliches Aufsehen erregte, zwar viele weitere Erkenntnisse hinzugefügt hat, doch die Legende von der angeblich sauberen Wehrmacht, die durch die genannte Ausstellung als solche enttarnt wurde, war im Grunde schon seit Wulffs Publikation von 1956 nicht mehr zu halten. Nebenbei bemerkt, als ich im Ende 2012 anlässlich einer Gedenkveranstaltung zu Wulffs 100. Geburtstag noch einmal Gedanken über seine Leistungen und Wirkungen machte, lief in der ARD ein neues Werk aus dieser anscheinend vollautomatisch produzierenden Fernsehfilmmanufaktur, in deren Produkten die immer gleichen Schauspieler in den immer gleichen Wehrmachtsuniformen aus dem Kostümfundus der öffentlich-rechtlichen Anstalten die Geschichte des Dritten Reiches aus der wenig variierten Perspektive des hart mit sich ringenden deutschen Verantwortungsträgers nacherzählen. Es ging diesmal um den General Rommel, gespielt von Ulrich Tukur, und Josef Wulff, lebte er noch, hätte er da noch gelebt, hätte mühelos das von ihm jahrelang bekämpfte, verlogene, wenn auch heutzutage subtiler als in den 50er Jahren dargebotene Narrativ dieser Generalsmemoiren wiedererkannt. In den 60er Jahren hat Wulff sich noch einmal ausgiebiger mit der Wehrmachtsgeneralität befasst und ein Buchmanuskript geschrieben, das dann aber nicht veröffentlicht wurde. Dort kam er auch auf den militärischen Widerstand zu sprechen, der ja in der Frühzeit der Bundesrepublik bei einer noch weitgehend nazifizierten Bevölkerung einen schlechten Ruf hatte und dann erst Stück für Stück in das politische Selbstverständnis des Landes gewissermaßen als die große Ehrenrettung der Nation integriert wurde. Wulff hat nicht als einziger, aber doch sehr dezidiert darauf hingewiesen, dass von einer Widerstandsbewegung nicht die Rede sein konnte, dass es überwiegend auch nicht grundlegende sittliche Beweggründe gewesen seien, die etwa die Männer des 20. Juli angetrieben hätten, sondern vor allem die späte Einsicht in die Ungewinnbarkeit des Krieges. Er ist damals etwa von der Zeit-Herausgeberin Marion Gräfin Dönhoff scharf kritisiert worden, doch mittlerweile wird man sagen können, dass sich diese Sicht der Dinge weitgehend durchgesetzt hat. Es gibt immer noch Diskussionen darüber, aber man hat sich dieser Sicht doch geöffnet. Allerdings natürlich nicht Wulffs Wortmeldungen folgend, sondern aufgrund der späteren Forschung der professionalisierten Geschichtsschreibung, die nicht auf Wulff und dessen Anregungen zurückgegriffen hat, sondern eigenen Konjunkturen folgte. Wulff war es auch, der in verschiedenen Arbeiten darauf hinwies, dass die unmittelbaren Täter etwa in der SS keineswegs, wie man Anfang der 60er Jahre gerne glauben wollte, alle verkrachte Existenzen aus den untersten Schichten der deutschen Bevölkerung gewesen waren. In seinem Buch Das Dritte Reich und seine Vollstrecker, das von der Niederschlagung des Warschauer Ghettoaufstandes handelte, versuchte er vielmehr zu zeigen, dass es ein recht repräsentativer Querschnitt der deutschen männlichen Bevölkerung gewesen war, der die Mordarbeit verrichtete. Spätere Forschungen haben diese Andeutung bestätigt. Ich nenne hier nur die bekannt gewordenen Untersuchungen von Christopher Browning und Daniel Goldhagen, die in den 90er Jahren unter den bezeichnenden Titeln ganz normale Männer bzw. ganz normale Deutsche erschienen. Der Schwerpunkt von Wolffs historiografischem Wirken lag zweifellos auf der dokumentarischen Darstellung des Täterhandelns und der gesellschaftlichen Strömungen, die zum Abgleiten der Deutschen in die Barbarei geführt hatten. Aber Wolff war im deutschen Kontext jedenfalls auch der Erste, der über die Lebens- und Sterbebedingungen der jüdischen Opfer publizierte. Ende der 50er Jahre brachte er bei der Bundeszentrale für politische Bildung zwei Bände heraus, die sich mit den Ghettos von Lodz und Warschau beschäftigten. Zudem war Wolff lange Zeit, soweit ich sehe, in Deutschland der einzige historische Publizist, der sich im Gefolge des Eichmann-Prozesses und der Debatten über Hannah Arendts Eichmann-Buch mit dem noch lange Zeit weithin unbekannten jüdischen Widerstand in Osteuropa befasste, dem er schließlich selbst angehört hatte. Aber Wolff war nicht nur ein äußerst produktiver Publizist, sondern er versuchte sich Ende der 60er Jahre auch als, wie man heute sagen würde, Wissenschaftsorganisator. Er gründete eine zunächst kleine, dann allmählich wachsende Bürgerinitiative, die sich zum Ziel gesetzt hatte, die Wannsee-Villa, in der die berüchtigte Staatssekretärsbesprechung am 20. Januar 1942, wo die Endlösung der Judenfrage stattgefunden hatte, zu einem Dokumentationszentrum zu machen. Wolff schrieb an den regierenden Bürgermeister von West-Berlin, Willy Brandt, wurde von diesem zunächst ermutigt. Nachdem Brandt dann Außenminister in der Bundesregierung, also in Bonn, geworden war und Berlin verlassen hatte, setzte sich in der SPD in Berlin und im Rathaus jedoch die Auffassung durch, man brauche keine makabre Kultstätte, so der regierende Bürgermeister Klaus Schütz 1967. Und man machte Wolffs Bürgerinitiative zwar jahrelang Hoffnung, dass ein Forschungsinstitut, wenn nicht am Wannsee, dann an anderer Stelle in Berlin gegründet werden sollte, am Ende aber wurde nichts daraus. Erst 20 Jahre später, wie vorher angemerkt, wurde diese heutige Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz eröffnet. Wolff war auf all diesen Gebieten der Erste oder zumindest einer der Ersten, die dort maßgeblich wirkten. Doch oft ist ihm bei aller öffentlicher Unterstützung, die er auch immer wieder bekam, der durchschlagende Erfolg versagt geblieben. Er hätte in vielerlei Hinsicht anregend und wegweisend sein können für die NS- und die Holocaust-Forschung. Tatsächlich aber sind seine zahlreichen Arbeiten von Seiten der professionellen akademischen Geschichtsschreibung, die sich zunächst ja nicht intensiv mit diesen Fragen beschäftigte, lange Zeit ignoriert worden. Als dann vor allem seit den 90er Jahren die Erforschung von Nationalsozialismus und Völkermord auf breiter Front in Gang kam, waren Wolffs Quelleneditionen überholt. So ist Wolff ein Vorläufer späterer Forschung gewesen, ein Wegbereiter konnte er, der jüdische Autodidakt, angesichts des langjährigen Desinteresses der bundesdeutschen professionellen Historiker an der NS-Geschichte nicht sein. Zum Abschluss sein letzter bislang wenig beachteter Aspekt von Wolffs Engagement genannt. Wolffs Stellung in den geschichtspolitischen Auseinandersetzungen Anfang der 70er Jahre. Geschichtspolitisch möchte ich diese Debatten nennen, obwohl sie sich vordergründig nicht so sehr auf vergangene, sondern auf durchaus aktuelle politische Fragen bezogen. Ich meine vor allem die Debatte um den sogenannten Nahostkonflikt, wie sie in der Post-68er Neuen Linken geführt wurde. So fand beispielsweise 1974 in den Räumen der Technischen Universität Berlin eine von einer arabischen Studentengruppe konzipierte Ausstellung statt, die in Wolffs Augen anti-israelische Terrorakte als Teil eines emanzipatorischen Kampfes feierte. Wolff wandte sich daraufhin mit dem Vorschlag einer Gegenausstellung an den Universitätspräsidenten. Etwa zur selben Zeit hatte der Berliner Theologe Helmut Gollwitzer, einer der Protagonisten oder sagen der geistigen Väter der Neuen Linken, sich in einer Dankesrede für die Verleihung der Buber-Rosenzweig-Medaille in der Aufzählung weltweit bestehender Unrechtsregimes sowie imperialistischer Verbrechen in der Dritten Welt ergangen und dabei die unterdrückten Palästinenser und ihren schwarzen September erwähnt, für das Leiden der Juden und für die Bedrohung Israels, die im Yom Kippur-Krieg 1973 wieder offen zutage getreten war, aber kein Wort gefunden. Wolff kritisierte Gollwitzer, mit dem er sehr gut bekannt war, heftig dafür. Wolff, der Auschwitz-Überlebende und überzeugte Zionist, hielt sich 1973 für zwei Wochen in Israel auf und fand noch einmal die eigenen Ängste bestätigt. Er schrieb Gollwitzer, Er habe in seinen Gesprächen mit Israelis aus allen Schichten des Volkes Angst bemerkt. Ich zitiere: Keine Angst vor dem Tode, sie sind bereit zu kämpfen und zu sterben, aber Angst, dass man wieder verraten wird. Und diese Wiederholung des Verrats, des im Stich gelassen Werdens, befürchtete er besonders von der Linken, der einzigen politischen Kraft, die historisch einigermaßen verlässlich, frei von Antisemitismus gewesen war. Ich zitiere noch einmal: Ja, die Linke, immer wussten jüdische Historiker, jeder halbgebildete Jude, dass Antisemitismus von rechts kommt. Jetzt müssen wir mit Erstaunen und Verzweiflung feststellen, dass via Anti-Israelismus auch die Linke zum Antisemitismus kommt. Es herrscht bei dieser Linken eine unheimliche Ignoranz bezüglich Israel, Zionismus, jüdischem Volk, jüdischer Kultur und allem Geistigen, was wir der Welt gegeben haben. Einige Monate später wandte sich Wulff in dem Bewusstsein, dass er auch bei seinen wohlmeinenden deutschen Zeitgenossen kaum noch Gehör fand, an einen, von dem er verstanden werden konnte. Er schrieb an dem Schriftsteller Jean Améry, ebenfalls Auschwitz-Überlebender, um sich dessen Solidarität zu versichern. Améry, der Erfinder des maliziösen Bonmots vom ehrbaren Antisemitismus, wusste genau, was Wulff meinte, konnte ihn jedoch nicht ermutigen. In seiner Antwort hieß es: Wir kämpfen alle auf verlorenem Posten. Die Ideologen der neuen Linken und sind alle überall ganz und gar närrisch, auch dort, wo sie in gutem Glauben handeln. Man sieht, weder Améry noch Wulff teilten die von der späteren Legendenbildung hervorgebrachte Behauptung, die übrigens in dem eingangs erwähnten Interview mit Joschka Fischer wieder einmal bekräftigt wurde: Mit den 68ern habe die eigentliche Aufarbeitung der Vergangenheit begonnen. Im Gegenteil. Die Verzweiflung der beiden über die neue deutsche Geschichtsvergessenheit ist in ihrem kurzen Briefwechsel unüberhörbar. Für Wulffs kurz darauf getroffenen Entschluss, sich das Leben zu nehmen, gab es noch andere und sicherlich gewichtigere Gründe, vor allem, wie erwähnt, den Tod seiner Frau. Gleichwohl ist seine Lebensbilanz als historischer Aufklärer, die er in seinem letzten Brief an seinen Sohn aufstellte, ernst zu nehmen. Ich zitiere: Ich habe ja 18 Bücher über das Dritte Reich veröffentlicht und das alles hatte keine Wirkung. Du kannst dich bei den Deutschen tot dokumentieren, es kann in Bonn die demokratischste Regierung sein und die Massenmörder gehen frei herum, haben ihr Häuschen und züchten Blumen. Die bisherigen Studien über Wulff folgten dem Narrativ, das er mit diesen Worten und mit seinem selbstgewählten Tod vorgab. Dass das nicht die ganze Wahrheit ist, dass damit nicht alles über Wulffs Leben und Wirken gesagt ist, das habe ich in meinem Buch zu zeigen versucht und hoffentlich auch in diesem Vortrag. Ich danke. Wir hören ein Lied gesungen von Josef Wulff, von ihm selbst auch geschrieben, damit Sie die Stimme mal hören. Und das hat er geschrieben in Auschwitz. Mensch, warum leiden warmen Menschen Skupin Kind und Hau und mir du eingeschlossene unser Herz ist doch nicht kalt, nicht um es flammen wie die Sonne allein, reißen, werfen trotz der Pein, weil es flattert scheu und die Fuh und der Freiheit. Schneien weiße, fallen still und sanft auf die schwarze Welt, wo sie schläft. Und mir du, eingeschlossene, wachen wie Sterben in die Nähe, ne schon es flammen wie die Sonne allein, reißen, brechen trotz der Pein, weil es flattert schon. Ort diffus, von der Freiheit Ursprung durch.